Eroberung. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund bin ich unglaublich froh darüber. Ich kann dir keine genaue Zahl nennen, weil ich keine Kerben in den Bettpfosten geritzt habe oder sowas. Aber wovon reden wir dann? Mehrere Dutzend? Hunderte? Tausende? Du liebe Güte, auf jeden Fall unter 100. Ich gebe mich empört. Und sie waren alle devot? Ja. Hör endlich mit dem Gegrinse auf, tadelt sie mich und versucht dabei vergeblich ernst zu bleiben. Ich kann nicht, du bist so komisch. Komisch im Sinne von seltsam oder komisch witzig? Ein bisschen von beidem, würde ich sagen. Ziemlich dreist, dass ausgerechnet du so etwas sagst. Ich küsse sie auf die Nase, um sie vorzubereiten. Ich werde dir jetzt etwas sagen, was dich schockieren wird. Bist du bereit? Sie nickt, die Augen immer noch weit aufgerissen und ein Grinsen auf dem Gesicht. Sag es ihr. Sie waren allesamt Subs in der Ausbildung, als ich meine Ausbildung erhalten habe. In Seattle gibt es eine ganze Reihe an Etablissements, wo man zum Üben hingehen kann und lernen kann, was ich gelernt habe. Oh, stößt sie hervor. Ja, ich habe für Sex bezahlt, Anastasia. Nichts, worauf man stolz sein könnte, weist sie mich zurecht. Und du hast völlig recht, ich bin schockiert darüber und wütend, weil es nichts gibt, womit ich dich schockieren kann. Du hast meine Unterwäsche getragen. Hat dich das schockiert? Ja. Und du bist ohne Höschen erschienen, als ich dich meinen Eltern vorgestellt habe. Jetzt grinst sie wieder vergnügt. Hat dich das auch schockiert? Ja. Sieht ganz so aus, als könnte ich dich nur mit irgendwelchen Unterwäscheabenteuern schockieren. Du hast mir erzählt, du seist noch Jungfrau. Das war der größte Schock meines Lebens. Ja, dein Gesichtsausdruck war wirklich sehenswert. Sie kichert und ihre Augen leuchten auf. Du hast mir erlaubt, dich mit einer Reitgerte zu züchtigen. Ich grinse wie ein Honigkuchenpferd. Wann habe ich jemals nackt neben einer Frau gelegen und nur mit ihr geredet? Hat dich das auch schockiert? Ja. Ich glaube, dazu könnte ich mich noch einmal überreden lassen. Oh, das hoffe ich doch, Miss Steele. Am Wochenende vielleicht? Okay. Tatsächlich. Ja, ich gehe mit dir in die Kammer der Qualen. Und du sprichst mich mit meinem Namen an. Das schockiert dich etwa auch? Eher die Tatsache, dass es mir gefällt. Christian, flüstert sie. Und bei dem Klang meines Namens aus ihrem Mund breitet sich Wärme in meinem Körper aus. Anna, ich habe für morgen etwas vor. Was? Eine Überraschung für dich. Sie gähnt. Genug jetzt. Sie ist müde. Langweile ich sie etwa, Miss Steele? Niemals, versichert sie mir. Ich beuge mich vor und gebe ihr einen flüchtigen Kuss. Schlaf jetzt, befehle ich ihr und knipse die Nachttischlampe aus. Wenig später höre ich ihre regelmäßigen Atemzüge. Sie schläft tief und fest. Ich decke sie mit einem Laken zu, rolle mich auf den Rücken und starre nach oben auf den surrenden Deckenventilator. Nun ja, so schlecht ist es gar nicht, miteinander zu reden. Zumindest heute ist es gut gelaufen. Danke, Elena. Mit einem zufriedenen Lächeln schließe ich die Augen. Donnerstag, 2. Juni 2011. Nein, lass mich nicht allein. Die geflüsterten Worte dringen in meinen Schlummer. Unwillkürlich bewege ich mich, bis ich wach bin. Was war das? Ich schaue mich im Zimmer um. Wo zum Teufel bin ich? Ach ja, in Savannah. Nein, bitte verlass mich nicht. Was? Das ist Anna. Ich gehe nicht weg, murmle ich irritiert. Ich drehe mich um und stütze mich auf meinen Ellbogen. Sie hat sich neben mir zusammengekauert und scheint zu schlafen. Ich werde dich nicht verlassen, sagt sie leise. Meine Kopfhaut kribbelt. Es freut mich sehr, das zu hören. Sie seufzt. Anna, flüstere ich. aber sie reagiert nicht. Ihre Augen sind geschlossen. Sie ist im Tiefschlaf. Anscheinend träumt sie. Aber wovon? Christian, sagt sie. Ja, erwidere ich automatisch. Aber von ihr kommt keine Reaktion. Sie schläft wirklich. Aber ich habe sie bisher noch nie im Schlaf reden hören. Fasziniert mustere ich sie. Ein matter Lichtschein aus dem Wohnbereich fällt auf ihr Gesicht. Für einen Augenblick runzelt sie die Stirn, als würde ein unangenehmer Gedanke sie plagen. Dann glätten sich die Falten wieder. Ihre Lippen sind leicht geöffnet und ihre Gesichtszüge sind im Schlaf ganz weich. Sie ist wunderschön. Und sie will nicht, dass ich sie verlasse. Und sie hat auch nicht vor, mich zu verlassen. Dieses freimütige Eingeständnis ihres Unterbewusstseins umweht mich wie eine Sommerbrise, die Wärme und Hoffnung mit sich bringt. Sie wird mich nicht verlassen. Da hast du deine Antwort, Gray. Ich lächle auf sie herab. Sie scheint sich beruhigt zu haben und spricht nicht mehr. Rasch werfe ich einen Blick auf den Wecker. 4.57 Uhr. Ohnehin Zeit zum Aufstehen. Ich bin voll Vorfreude. Ich werde Segelfliegen. Mit Anna. Ich liebe Segelfliegen. Nachdem ich ihr einen Kuss auf die Schläfe gedrückt habe, gehe ich in das Hauptzimmer der Suite, bestelle Frühstück und erkundige mich nach dem örtlichen Wetterbericht. Ein weiterer heißer Tag mit hoher Luftfeuchtigkeit. Kein Regen. Ich dusche rasch, trockne mich ab und sammle Annas Kleidungsstücke im Bad auf, um sie neben dem Bett auf einen Stuhl zu legen. Als ich ihren Slip aufhebe, muss ich unwillkürlich daran denken, wie mein hinterhältiger Plan, ihr die Unterwäsche wegzunehmen, nach hinten losgegangen ist. Oh, Miss Steele. Und dann nach unserer ersten gemeinsamen Nacht. Übrigens trage ich deine Unterwäsche. Und sie zieht den Bund der Boxershorts ein wenig hoch, so dass ich die Aufschrift Polo und Ralph über ihre Jeans erkennen kann. Kopfschüttelnd hole ich aus dem Schrank eine meiner Boxershorts und lege sie auf den Stuhl. Ich mag es, wenn sie meine Sachen trägt. Sie murmelt wieder etwas und ich glaube, Käfig zu verstehen, aber ich bin mir nicht sicher. Wovon zum Teufel träumt sie? Ohne sich zu bewegen, schläft sie selig weiter, während ich mich anziehe. Während ich mein T-Shirt überstreife, klopft es an der Tür. Das Frühstück ist da. Gebäck, Kaffee für mich und Tee für Anna. Twinings English Breakfast. Glücklicherweise hat das Hotel ihre Lieblingssorte vorrätig. Jetzt wird es Zeit, Miss Steele aufzuwecken. Erdbeere, murmelt sie, als ich mich auf die Bettkante setze. Sie träumt von Früchten? Anastasia, sage ich leise. Ich will mehr. Das weiß ich, und mir geht es genauso. Komm schon, Baby, fordere ich sie schmeichelnd auf. Nein, murrt sie, ich will dich anfassen. Mist. Wach auf. Ich zupfe mit den Zähnen sanft an ihrem Ohrläppchen. Nein, sie kneift die Augen fest zusammen. Wach auf, Baby. Oh nein, protestiert sie. Zeit aufzustehen, Baby, ich mache jetzt das Licht auf dem Nachttisch an. Ich strecke den Arm aus und knipse die Lampe an. Ihr Gesicht ist jetzt in gedämpftes Licht getaucht. Sie blinzelt. Nein, jammert sie. Ich finde es belustigend, dass sie sich so sehr dagegen sträubt, aufzuwachen, aber es ist auch schwierig für mich. In meinen bisherigen Beziehungen musste eine schläfrige Sub damit rechnen, bestraft zu werden. Ich liebkose ihr Ohr und flüstere, ich will die Dämmerung mit dir verjagen. Dann bedecke ich ihre Wange, ihre Augenlider, eines nach dem anderen, ihre Nasenspitze und ihre Lippen mit Küssen. Ihre Lider flattern und sie schlägt die Augen auf. Guten Morgen, meine Schöne. Schon schließt sie stöhnend die Augen wieder und ich grinse sie an. Du bist nicht gerade ein Morgenmensch, was? Sie versucht mich mit einem Auge zu fixieren. Ich dachte schon, du willst Sex. Ihre Erleichterung ist ihr anzuhören. Ich unterdrücke ein Lachen. Ich will immer Sex mit dir, Anastasia. Und es wärmt mir das Herz, dass es dir offenbar ebenfalls so geht. Natürlich geht es mir genauso, aber nicht zu spät. Sie umklammert ihr Kissen. Es ist nicht spät, sondern früh. Los, komm schon, steh auf, wir müssen los, den Sex vertagen wir auf später. Ich habe gerade so schön geträumt, seufzt sie. Wovon denn? Von dir. Ihr Gesicht rötet sich leicht. Und was habe ich diesmal getan? Du hast versucht, mich mit Erdbeeren zu füttern. Das erklärt ihr Gestammel. Dr. Flynn wäre außer sich vor Begeisterung, wenn er das hören würde. Los jetzt, zieh dich an, die Dusche kannst du dir schenken, das können wir später nachholen. Widerwillig setzt sie sich auf, ohne darauf zu achten, dass das Laken ihr bis zur Taille herunterrutscht und ihre Brüste entblößt. Mein Schwanz regt sich sofort. Mit dem zerzausten Haar, das ihr über die Schultern auf die nackten Brüste fällt, sieht sie einfach umwerfend aus. Ich ignoriere meine Erektion und stehe auf, um ihr Platz zu machen. »Wie spät ist es?« fragt sie verschlafen. »Halb sechs.« »Für mich fühlt es sich wie 3 Uhr morgens an.« »Die Zeit drängt. Ich habe dich so lange wie möglich schlafen lassen. Komm.« Am liebsten würde ich sie aus dem Bett zerren und eigenhändig anziehen. Ich kann es kaum mehr erwarten, endlich mit ihr zu fliegen. »Kann ich nicht zuerst duschen?« »Wenn du jetzt duschen gehst, will ich mitkommen, und wir wissen beide, wie das endet, damit, dass wir den Tag vergessen können. Komm jetzt!« Sie sieht mich nachsichtig an. »Was machen wir überhaupt?« »Ich hab dir doch gesagt, dass ich eine Überraschung für dich habe.« Anna schüttelt den Kopf und lächelt belustigt. »Okay.« Sie steigt aus dem Bett, ohne sich darum zu kümmern, dass sie nackt ist, und entdeckt ihre Sachen auf dem Stuhl. Ich freue mich, dass sie nicht so befangen ist wie sonst, aber das mag daran liegen, dass sie immer noch verschlafen ist. Sie schlüpft in meine Boxershorts und grinst mich an. »Ich lass dich jetzt eine Weile allein.« Ich gehe ins Wohnzimmer, damit sie sich in Ruhe anziehen kann, setze mich an den kleinen Esstisch und schenke mir eine Tasse Kaffee ein. Ein paar Minuten später kommt sie zu mir. »Iss«, befehle ich ihr und bedeute ihr, sich zu mir zu setzen. Sie bleibt wie gelähmt stehen und starrt mich an. Ihr Blick ist verschleiert. »Anastasia?« Ich versuche, sie aus ihrem Tagtraum zu reißen. Ihre Lider flattern, als sie von dort zurückkommt, wo sie in Gedanken gerade gewesen ist. »Ich möchte nur ein bisschen Tee. Kann ich mir ein Croissant für später mitnehmen?« fragt sie hoffnungsvoll. Sie will nichts essen. »Verdirb mir nicht die Laune, Anastasia. Ich werde später etwas essen, wenn mein Magen wach ist. Gegen 7:30, okay?« »Okay. Ich kann sie schließlich nicht zwingen.« Sie wirft mir einen trotzigen Blick zu, störrisch. »Am liebsten würde ich jetzt die Augen verdrehen.« »Oh, Anna, nur zu. Tu's ruhig, du würdest mir eine Riesenfreude damit bereiten.« Sie wirft einen Blick hinauf zu der Sprinkleranlage an der Decke. »Eine kleine Runde über dem Knie würde mich bestimmt aufwecken.« Sie sagt es so, als würde sie ernsthaft darüber nachdenken. Sie zieht es in Betracht. »So läuft das nicht, Anastasia.« »Andererseits will ich nicht, dass dir allzu heiß wird und du dich überanstrengst. Schließlich bist du nicht an die Hitze hier unten gewöhnt.« Sie lächelt, zuckersüß. »Sie schaffen es doch immer wieder, mich an meine Grenzen zu bringen, Miss Steele«, scherze ich. »Und jetzt trink deinen Tee.« Sie setzt sich und nippt ein paar Mal an der Tasse. »Trink aus, wir müssen los. Ich will mich endlich auf den Weg machen. Wir haben eine lange Fahrt vor uns.« »Wohin fahren wir?« »Das wirst du schon sehen.« »Hör auf zu grinsen, Gray.« Sie zieht frustriert einen Schmollmund. Miss Steele ist wie immer neugierig, aber sie trägt nur ihr Top und ihre Jeans. Sie wird frieren, wenn wir in der Luft sind. »Austrinken«, befehle ich ihr noch einmal und stehe auf. Im Schlafzimmer durchwühle ich den Schrank, bis ich ein Sweatshirt gefunden habe. Das sollte genügen. Ich rufe den Hotelservice an und bitte darum, meinen Wagen vorfahren zu lassen. »Ich bin fertig«, erklärt sie, als ich ins Wohnzimmer zurückkomme. »Hier, das wirst du brauchen.« Als ich ihr das Sweatshirt zuwerfe, sieht sie mich verwirrt an. »Vertrau mir.« Ich drücke ihr rasch einen Kuss auf den Mund, nehme sie an der Hand und ziehe sie zur Tür hinaus. Neben den Aufzügen steht ein Hotelangestellter, Brian, wie auf seinem Namensschild zu lesen ist, und wartet. »Guten Morgen«, grüßt er freundlich und lässt uns den Vortritt, als die Aufzugtüren sich öffnen. Ich grinse Anna an. Heute also keine Spielchen im Fahrstuhl. Anna unterdrückt ein Lächeln und richtet den Blick auf den Boden, während sich ihre Wangen leicht röten. Sie weiß genau, welche Gedanken mir durch den Kopf gehen. Brian wünscht uns einen schönen Tag, als wir aussteigen. Draußen wartet der Hoteldiener mit dem Mustang. Anna zieht, beeindruckt von dem GT500, eine Augenbraue nach oben. Der Wagen fährt sich wirklich gut, auch wenn es nur ein Mustang ist. »Manchmal macht es einfach Spaß, ich zu sein«, scherze ich und halte ihr mit einer höflichen Verbeugung die Tür auf. »Wohin fahren wir überhaupt?« Das wirst du schon sehen. Ich setze mich ans Steuer, lasse den Motor an und fahre los. An der Ampel gebe ich rasch die Adresse des Flugplatzes ins GPS ein. Die vorgegebene Strecke führt uns durch Savannah auf die Interstate 95. Ich stelle meinen iPod übers Lenkrad an und eine wunderschöne Melodie erfüllt den Wagen. »Was ist das?« fragt Anna. »Das ist aus La Traviata, eine Oper von Verdi.« »La Traviata? Davon habe ich schon mal irgendwo gehört, allerdings weiß ich nicht wo. Was bedeutet es?« Ich werfe ihr einen vielsagenden Blick zu. »Naja, wörtlich übersetzt heißt es die vom rechten Weg abgekommene Frau. Die Geschichte basiert auf Alexandre Dumas' Roman »Die Kameliendame«. »Ah, den habe ich gelesen. Das dachte ich mir fast. Die dem Untergang geweihte Kurtisane.« Ihre Stimme klingt melancholisch. »Eine ziemlich deprimierende Geschichte.« »Zu deprimierend?« »Das darf nicht sein, Miss Steele, vor allem nicht, weil ich so gute Laune habe.« »Willst du dir etwas aussuchen?« »Das ist alles auf meinem iPod.« Ich tippe auf den Bildschirm am Armaturenbrett, sodass die Playlist erscheint. »Such dir etwas aus.« Ich bin gespannt, ob ihr irgendetwas gefällt. Sie betrachtet die Liste und scrollt konzentriert nach unten, bis sie sich für ein Stück entscheidet. Verdis süße Geigenklänge werden durch hämmernden Beat und Britney Spears Stimme ersetzt. »Toxic, ja?« sage ich sarkastisch. Versucht sie mir damit etwas zu sagen? Bezieht sie sich damit auf mich? »Ich weiß nicht, wovon du sprichst«, erwidert sie mit Unschuldsmiene. »Glaubt sie etwa, ich sollte ein Warnschild tragen?« »Miss Steele steht anscheinend der Sinn nach einem Spielchen. Das kann sie haben.« Ich drehe die Lautstärke ein wenig herunter. Für diesen Remix ist es noch ein bisschen zu früh. Und für die damit verbundene Erinnerung. »Sir?« Diese Sub fragt respektvoll, ob sie den iPod ihres Meisters haben darf. Ich schaue von der Tabellenkalkulation auf, die ich gerade überprüfe. Sie kniet mit gesenktem Blick neben mir. Sie hat mir an diesem Wochenende hervorragende Dienste geleistet. Wie kann ich ihr da diese Bitte abschlagen? »Natürlich, Layla, nimm ihn dir. Er ist in der Ladestation.« »Danke, Meister.« Sie steht auf, anmutig wie immer und ohne mich dabei anzusehen. Braves Mädchen. Nur mit ihren roten High Heels bekleidet, stackst sie zur Dockingstation hinüber und holt sich ihre Belohnung. »Ich habe diesen Song nicht auf meinen iPod geladen«, erkläre ich beiläufig und trete das Gaspedal durch, sodass wir beide in unsere Sitze gepresst werden. Trotz des aufheulenden Motors höre ich Annas leises, empörtes Schnauben. Während Britney weiter ihre sinnliche Stimme erklingen lässt, trommelt Anna mit den Fingern auf ihren Oberschenkel und starrt schweigend aus dem Fenster. Der Mustang frisst die Meilen auf dem Freeway, es herrscht kaum Verkehr, und über der Interstate 95 geht langsam die Sonne auf. Als Damien Rice zu singen beginnt, stößt Anna einen Seufzer aus. Erlöse sie von ihrer Qual, Gray. Ich weiß nicht, ob es an meiner guten Laune liegt, an dem Gespräch in der vergangenen Nacht oder an meiner Vorfreude auf das Segelfliegen. Plötzlich will ich ihr erzählen, wer den Song auf meinen iPod geladen hat. Es war Layla. Layla? Eine Ex, sie hat den Song auf meinen iPod geladen. Eine von den 15? Sie wendet mir ihre ganze Aufmerksamkeit zu, gespannt auf weitere Informationen. Ja, was ist aus ihr geworden? Wir haben Schluss gemacht. Wieso? Sie wollte mehr. Aber du nicht? Ich sehe sie kurz an und schüttle den Kopf. Bis ich dir begegnet bin, wollte ich nie mehr. Sie belohnt mich mit ihrem schüchternen Lächeln. Ja, Anna. Nicht nur du willst mehr. Und was ist aus den anderen 14 geworden? Willst du eine Liste haben? Geschieden, geköpft, gestorben? Du bist nicht Heinrich der Achte, entgegnet sie. Okay, die Reihenfolge ist beliebig, aber abgesehen von Elena hatte ich nur 4 längere Beziehungen. Elena? Mrs. Robinson für dich. Sie schweigt eine Weile und ich spüre ihren prüfenden Blick. Ich starre unbeirrt auf die Straße vor mir. Was ist mit den 4 anderen passiert, will sie wissen. So neugierig, Miss Steele, so erpicht auf weitere Informationen, tadle ich scherzhaft. Ja, Mister, wann bekommst du deine Periode? Ein Mann muss über solche Dinge Bescheid wissen, Anastasia. Ach ja? Ich schon. Wieso? Weil ich nicht will, dass du schwanger wirst. Das will ich auch nicht, zumindest während der nächsten paar Jahre nicht. In ihrer Stimme schwingt ein wenig Sehnsucht. Natürlich wird sie dann mit einem anderen zusammen sein. Ein beunruhigender Gedanke. Sie gehört mir. Wir waren bei den vier anderen. Was ist mit ihnen passiert? Hakt sie beharrlich nach. Eine hat sich in jemand anderen verliebt und die anderen drei wollten mehr. Aber ich war nicht bereit dafür. Warum habe ich nur in dieses Wespennest gestochen? Und der Rest? Es hat eben nicht funktioniert. Sie nickt und starrt wieder aus dem Fenster, während Aaron Neville Tell It Like It Is singt. Wohin fahren wir? Fragt sie noch einmal. Es ist nicht mehr weit. Zu einem Flugplatz. Aber wir fliegen doch nicht nach Seattle zurück, oder? Sie klingt erschrocken. Nein, Anastasia. Ich lache leise über ihre Reaktion. Jetzt werden wir meiner zweitliebsten Freizeitbeschäftigung nachgehen. Zweitliebste? Ja, meine Liebste habe ich dir ja heute Morgen schon verraten. Ihre Miene spiegelt völlige Ratlosigkeit wider. Mich mit Ihnen zu vergnügen, Miss Steele, das steht ganz oben auf meiner Liste, auf jede erdenkliche Art und Weise. Sie richtet den Blick nach unten auf ihren Schoß und ihre Lippen zucken leicht. Das hat auf der Liste meiner perversen Freizeitbeschäftigung auch einen der obersten Plätze. Freut mich zu hören. Wir fahren also zu einem Flugplatz. Ich strahle sie an. Wir gehen Segelfliegen und verjagen die Dämmerung, Anastasia. Ich biege nach links auf den Flugplatz ein und fahre bis zum Hangar der Segelflugschule Brunswick Soaring Association. Bist du bereit? Frage ich. Und du fliegst? Ja. Ihr Gesicht glüht vor Aufregung. Ja, bitte. Es gefällt mir, wie furchtlos und begeistert sie an neue Erfahrungen herangeht. Ich beuge mich zu ihr hinüber und küsse sie. Noch eine Premiere, Miss Steele. Draußen ist es frisch, aber nicht kalt, und der Himmel ist bereits heller und färbt sich am Horizont perlgrau. Ich gehe um den Wagen herum und öffne Anna die Tür. Hand in Hand gehen wir zum Eingang der Flugzeughalle. Taylor wartet dort mit einem jungen, bärtigen Mann in Shorts und Sandalen. »Mr. Gray, das ist Mark Benson, der Pilot Ihres Schleppflugzeugs«, sagt Taylor zu mir. Ich lasse Anna los, damit ich Benson, der ein wildes Funkeln in den Augen hat, die Hand schütteln kann. »Sie haben sich einen herrlichen Morgen für Ihren Flug ausgesucht, Mr. Gray«, erklärt Benson. »Der Wind kommt mit 10 Knoten aus Nordosten, was bedeutet, dass die Konvergenz an der Küste Sie eine Weile oben halten wird.« Benson ist Brite und hat einen kräftigen Händedruck. »Das klingt gut.« Ich schaue zu Anna hinüber, die sich mit Taylor unterhält. »Anastasia, komm!« »Bis später«, verabschiedet sie sich von Taylor. Ich ignoriere, dass sie so vertraut mit meinem Personal umgeht und stelle sie Benson vor. »Mr. Benson, das ist meine Freundin Anastasia Steele.« »Freut mich«, sagt sie, und Benson strahlt sie an, als sie sich die Hand geben. »Gleichfalls, wenn Sie mir bitte folgen möchten.« »Nach Ihnen.« Ich nehme Anna an der Hand. »Ich habe eine Blernyk L-23 startklar gemacht, ein altes Modell, das sich aber sehr gut fliegt.« »Großartig, ich habe mit einer Blanjek fliegen gelernt, einer L-13«, erwidere ich. »Mit einer Blanjek liegt man immer richtig, ich fliege sie sehr gern.« Er streckt beide Daumen in die Luft. »Für Kunstflüge bevorzuge ich allerdings die L-23.« Ich nicke zustimmend. »Ich werde Sie mit einer Piper Pony schleppen«, fährt Benson fort. »In einer Höhe von 3000 Fuß lasse ich euch los, dann solltet ihr eine Weile fliegen können.« »Das hoffe ich, die Wolkendecke sieht vielversprechend aus.« »Es ist noch ein wenig früh für Aufwind, aber man weiß ja nie. Mein Kumpel Dave wird den Flügel hochhalten. Er ist gerade noch auf dem Locus.« Mit Locus meint er wahrscheinlich die Toilette. »Fliegen Sie schon lange?« »Seit meiner Zeit in der Royal Air Force. Und diese Spornradflugzeuge fliege ich seit 5 Jahren. Unsere Funkfrequenz ist übrigens 122,3.« »Verstanden.« Die L-23 scheint in gutem Zustand zu sein und ich merke mir die Registriernummer der Luftaufsichtsbehörde. November Papa 3 Alpha. »Als erstes müssen wir den Fallschirm anlegen.« Benson zieht einen Fallschirm für Anna aus dem Cockpit. »Das übernehme ich.« Ich reiße Benson fast das Bündel aus der Hand, bevor er die Möglichkeit bekommt, Anna beim Anlegen der Gurte zu berühren. »Ich hol noch ein wenig Ballast.« Benson macht sich mit einem freundlichen Lächeln auf den Weg zum Flugzeug. »Es gefällt dir offensichtlich, mich festzubinden.« Anna hebt eine Augenbraue. »Sie haben ja keine Ahnung, wie sehr, Miss Steele. Hier, steig in die Gurte.« Ich halte ihr die Beingurte hin. Sie beugt sich vor und stützt sich mit einer Hand auf meine Schulter. Instinktiv versteife ich mich und warte auf die Dunkelheit, die mir den Atem raubt. Doch sie kommt nicht. Merkwürdig. Ich kann meine Reaktion auf ihre Berührung nicht richtig einschätzen. Sie lässt mich los, sobald sie die Gurte über ihre Oberschenkel gestreift hat, und ich ziehe die Schulterträger über ihre Arme nach oben und befestige den Fallschirm. Mann, in diesem Gurtzeug sieht sie fantastisch aus. Einen kurzen Augenblick stelle ich mir vor, dass sie mit gespreizten Armen und Beinen an den Karabinerhaken im Spielzimmer hängt, ihr Mund und ihr Geschlecht zu meiner Verfügung. Leider gehört Suspension zu ihren Hard Limits. So, das sitzt, murmle ich und versuche, das Bild aus meinen Gedanken zu verdrängen. Hast du deinen Haargummi von gestern noch? Soll ich meine Haare zusammenbinden? Ja, sie gehorcht, ausnahmsweise. Rein mit dir. Ich stütze sie mit der Hand beim Einsteigen und sie macht Anstalten, auf den hinteren Sitz zu klettern. Nein, auf den vorderen. Der Pilot sitzt hinten. Aber da siehst du doch nichts. Mehr als genug. Vor allem hoffe ich, sehen zu können, wie sehr sie den Flug genießt. Sie schiebt sich auf den vorderen Sitz und ich beuge mich in das Cockpit, um sie anzuschnallen und die Gurte festzuzurren. Gleich zweimal an einem Morgen. Ich bin ein echter Glückspilz, flüstere ich und gebe ihr einen Kuss. Sie strahlt mich voll Vorfreude an. Es wird nicht allzu lange dauern, 20 Minuten, höchstens eine halbe Stunde. Um diese Uhrzeit ist die Thermik nicht besonders gut, der Ausblick aber absolut sensationell. Ich hoffe, du hast keine Angst. Ich bin nur aufgeregt. Sie lächelt immer noch. Gut. Ich streiche ihr mit dem Zeigefinger über die Wange, lege meinen Fallschirm an und klettere auf den Pilotensitz. Benson kommt mit Ballast für Anna zurück und überprüft ihre Gurte. Okay, alles bestens. Ist das Ihr erstes Mal? Fragt er sie. Ja, Sie werden begeistert sein. Danke, Mr. Benson. Sagen Sie ruhig Mark zu mir. Der Kerl zwinkert ihr tatsächlich zu. Ich starre ihn mit zusammengekniffenen Augen an. Okay? Fragt er mich. Ja, los geht's. Ich kann es kaum erwarten, in die Luft zu steigen und ihn von meinem Mädchen wegzubringen. Benson nickt, schließt das Kabinendach und schlendert zu der Piper hinüber. Rechts von mir taucht sein Kumpel Dave auf und hebt die Flügelspitze an. Rasch überprüfe ich alle Vorrichtungen, die Pedale, ich höre, wie sich das Seitenruder hinter mir bewegt, den Knüppel, wenn ich ihn nach links und rechts schiebe, zeigt mir ein kurzer Blick auf die Flügel, wie sich die Querruder bewegen, und noch einmal den Knüppel, mit Ziehen und Drücken kann ich das Höhenruder lenken. Alles in Ordnung, wir sind startklar. Benson steigt in die Piper und kurz darauf zerreißt das laute Knattern des Einzelpropellers die morgendliche Stille. Das Flugzeug rollt vorwärts und strafft das Schleppseil und wir setzen uns in Bewegung. Ich balanciere Querruder und Seitenruder aus, während die Piper Geschwindigkeit aufnimmt und nehme dann entspannt den Steuerknüppel in die Hand. Wir heben noch vor Benson ab. Los geht's, Baby, rufe ich Anna zu, als wir an Höhe gewinnen. Brunswick Traffic, Delta Victor, Steuerkurs 270. Benson meldet sich über Funk, aber ich ignoriere ihn vorläufig, während wir immer höher steigen. Die L-23 lässt sich gut fliegen, und ich beobachte Anna, wie sie den Kopf rasch hin und her dreht, um sich nach allen Seiten umzuschauen. Ich wünschte, sie würde lächeln. Wir fliegen nach Westen mit der aufgehenden Sonne im Rücken, und ich entdecke die Interstate 95 unter uns. Ich liebe die Ruhe hier oben, weit weg von jedem und allem, nur ich und der Segelflieger auf der Suche nach Aufwind. Und noch nie zuvor habe ich dieses Erlebnis mit jemandem geteilt. Das gleißende Licht ist wunderschön, genauso wie ich es mir erhofft habe. Für Anna und mich. Ein Blick auf die Instrumente zeigt mir, dass wir beinahe auf 3000 Fuß angekommen sind und mit 105 Knoten fliegen. Benson meldet sich kurz darauf wieder über Funk und informiert mich, dass wir nun die richtige Flughöhe erreicht haben und abkoppeln können. Verstanden, ausklinken, gebe ich zurück und drücke auf den Entriegelungsknopf. Die Piper verschwindet und ich fliege eine sanfte Kurve, bis uns der Wind nach Südwesten trägt. Anna lacht laut auf. Ermutigt durch ihre Reaktion fliege ich ein paar enge Kreise in der Hoffnung, dass wir in der Nähe der Küste Aufwinde oder Thermik unter den blassrosa Wolken finden. Die flachen Cumuluswolken könnten sogar um diese Uhrzeit Aufwinde bedeuten. Plötzlich überkommt mich ein berauschendes Gefühl, eine Mischung aus Übermut und Begeisterung. »Halt dich fest«, rufe ich Anna zu und fliege eine ganze Rolle. Sie kreischt, reißt die Arme hoch und presst die Hände gegen die Scheibe. Als ich uns wieder in die Ausgangsposition bringe, lacht sie. Das ist die befriedigendste Reaktion, die ein Mann sich wünschen kann, und ich stimme in ihr Gelächter ein. »Nur gut, dass ich nicht gefrühstückt habe«, schreit sie. »Ja, rückblickend betrachtet schon, weil ich das gleich noch einmal machen werde.« Dieses Mal hält sie sich an ihren Gurten fest und starrt unmittelbar auf die Erde, als sie kopfüber am Himmel hängt. Ihr Kichern vermischt sich mit dem Pfeifen des Winds. »Klasse, was?« rufe ich. »Ja!« Ich weiß, uns bleibt nicht viel Zeit, denn wir haben kaum Aufwind, aber das kümmert mich nicht. Anna genießt unseren Flug ebenso wie ich. »Siehst du den Steuerknüppel vor dir? Nimm ihn in die Hand!« Sie versucht, den Kopf zu drehen, aber sie ist zu fest angeschnallt. »Los, Anastasia, nimm ihn schon!« dränge ich sie. Mein Steuerknüppel bewegt sich, ein Zeichen, dass sie ihren in die Hand genommen hat. »Halt ihn fest und ganz gerade. Siehst du die Anzeige vor dir? Die Nadel muss genau in der Mitte sein.« Wir fliegen weiter geradeaus und der Haubenfaden bleibt im rechten Winkel zum Kabinendach. »Braves Mädchen!« »Meine Anna.« Sie schreckt vor keiner Herausforderung zurück und aus irgendeinem merkwürdigen Grund bin ich plötzlich ungeheuer stolz auf sie. »Es wundert mich, dass du mir die Kontrolle überlässt«, brüllt sie. »Du würdest staunen, was ich dir sonst noch so alles überlassen würde, Miss Steele, aber jetzt übernehme ich wieder.« Ich greife nach dem Knüppel und steuere das Flugzeug Richtung Flughafen, während wir bereits an Höhe verlieren. Es sollte mir gelingen, dort zu landen. Ich funke Benson an und informiere ihn und alle anderen, die uns sonst noch zuhören, dass wir uns im Landeanflug befinden und fliege dann einen weiteren Kreis, der uns näher zum Boden bringt. »Gut festhalten, Baby, könnte ein bisschen ruppig werden.« Ich kreise weiter nach unten und richte die L-23 parallel zur Landebahn aus, während wir über dem Gras schweben. Mit einem dumpfen Schlag setzen wir auf, und es gelingt mir, beide Tragflächen in der Luft zu halten, bis wir mit einem gewaltigen Ruck neben dem Ende der Landebahn zum Stehen kommen. Ich klappe den Cockpitdeckel hoch, öffne den Gurt und klettere hinaus. Ich strecke mich, lege meinen Fallschirm ab und lächle Miss Steele an, deren Wangen gerötet sind. »Wie war das?«, frage ich, während ich sie aus ihrem Geschirr befreie und ihr den Fallschirm abnehme. »Unglaublich, danke.« Ihre Augen funkeln vor Begeisterung. »War es mehr?« Ich hoffe, dass meine Stimme meine Hoffnung nicht verrät. »Viel mehr.« Sie strahlt mich an und ich fühle mich plötzlich unbesiegbar. »Komm.« Ich reiche ihr die Hand und helfe ihr aus dem Cockpit. Sobald sie festen Boden unter den Füßen hat, schlinge ich meine Arme um sie und drücke sie an mich. Mein mit Adrenalin überfluteter Körper reagiert sofort auf ihre sanften Kurven. Rasch fahre ich ihr mit einer Hand ins Haar und ziehe ihren Kopf so zurück, dass ich sie küssen kann. Mit der anderen Hand streiche ich ihr über ihr Rückgrat und presse sie gegen meine anschwellende Erektion, während ich von ihrem Mund Besitz ergreife. Ich will sie. Hier. Jetzt. Auf dem Gras. Sie erwidert meinen Kuss, ihre Finger krallen sich in mein Haar. Sie zieht daran, um mir zu zeigen, dass sie mehr will, und öffnet sich für mich wie eine wunderschöne Blüte. Ich lasse sie los und hole tief Luft. Jetzt ist Vernunft angesagt. Nicht hier auf dem Feld. Benson und Taylor sind ganz in der Nähe. Ihre Augen leuchten und bitten mich, nicht aufzuhören. Schau mich nicht so an, Anna. »Frühstück«, stoße ich hervor, bevor ich noch etwas tue, was ich später bereue. Ich drehe mich um und ziehe sie an der Hand zurück zum Wagen. »Was ist mit dem Flugzeug?«, fragt sie, während sie versucht, mit mir Schritt zu halten. »Darum kümmert sich gleich jemand.« »Für solche Dinge bezahle ich Taylor.« »Wir werden jetzt erst einmal etwas essen, also komm.« Sie hüpft strahlend vor Freude neben mir her. Ich glaube nicht, dass ich sie schon jemals so beschwingt gesehen habe. Ihre gute Laune ist ansteckend. Und ich frage mich, ob auch ich schon einmal so fröhlich gewesen bin. Ich kann ein breites Grinsen nicht unterdrücken, als ich die Wagentür für sie aufhalte. Aus der Stereoanlage brüllen die Kings of Leon, als ich den Mustang vom Flugplatz auf die Interstate 95 lenke. Auf dem Freeway klingelt plötzlich Annas Blackberry wie ein Wecker. »Was ist denn das?«, frage ich. »Das Signal für meine Pille«, murmelt sie. »Sehr schön, gut gemacht, ich hasse Kondome.« Ich werfe ihr von der Seite einen flüchtigen Blick zu und glaube zu sehen, dass sie die Augen verdreht, bin mir aber nicht sicher. »Ich fand es schön, dass du mich Mark als deine Freundin vorgestellt hast.« Sie wechselt rasch das Thema. Wieso bist du das denn nicht? Bin ich das? Ich dachte, du willst eine Sklavin. Das dachte ich auch, Anastasia, und daran hat sich nichts geändert. Aber ich habe dir ja bereits gesagt, dass ich mir auch noch etwas anderes wünsche. Mehr. Es freut mich sehr, dass du mehr willst. Wir wollen doch, dass sie zufrieden sind, Miss Deal. Ich biege in den Parkplatz vor dem International House of Pancakes ein, das heimliche Laster meines Vaters. IHOP? Fragt sie ungläubig. Ich stelle den Motor ab. Ich hoffe, du hast Hunger. Ich hätte nicht gedacht, dass du in solchen Restaurants isst. Mein Dad hat uns immer hierher mitgenommen, wenn meine Mom bei einem Kongress war. Wir setzen uns in eine der Nischen einander gegenüber. Das war unser Geheimnis. Ich nehme die Speisekarte in die Hand und beobachte, wie Anna sich das Haar hinter die Ohren streicht und sich anschaut, was das IHOP zum Frühstück anzubieten hat. Sie fährt sich voll Vorfreude mit der Zunge über die Lippen und ich habe Mühe, die Reaktion meines Körpers darauf zu unterdrücken. Ich weiß schon, was ich will, flüstere ich heiser und überlege mir, ob sie wohl mit mir in die Toilette gehen würde. Unsere Blicke treffen sich und ihre Pupillen weiten sich. »Ich will das, was du willst«, haucht sie. Wie immer geht Miss Steele einer Herausforderung nicht aus dem Weg. »Hier bist du sicher, Anna.« Sie sieht sich hektisch in dem ruhigen Restaurant um, bevor sie sich wieder mir zuwendet, mit einem sinnlichen Ausdruck in ihren jetzt dunklen Augen. »Nicht auf der Lippe kauen«, warne ich sie. »So sehr ich es mir auch wünschen würde, ich werde sie nicht auf der Toilette eines IHOP ficken. Sie hat Besseres verdient und, offen gesagt, ich auch.« »Nicht hier, nicht jetzt. Reiz mich nicht auch noch, wenn ich dich hier drin schon nicht haben kann.« Wir werden unterbrochen. »Hi, ich bin Leandra. Was kann ich Ihnen an diesem schönen Morgen bringen?« »Oh Gott.« Ich ignoriere die rothaarige Bedienung. »Anastasia?« »Ich habe doch schon gesagt, dass ich dasselbe will wie du.« »Verdammt. Sie könnte genauso gut mit meinem Schwanz reden.« »Brauchen Sie vielleicht noch ein paar Minuten?« fragt die Kellnerin. »Nein, wir wissen, was wir wollen.« Ich kann meinen Blick nicht von Anna abwenden. »Wir nehmen 2 Portionen Buttermilchpfannkuchen mit Ahornsirup, dazu eine extra Portion Speck, 2 Gläser Orangensaft, schwarzen Kaffee mit Magermilch und einen English Breakfast Tea, falls Sie welchen haben.« Anna lächelt. »Danke, Sir. Sonst noch etwas?« haucht die Kellnerin sichtlich verlegen. Ich reiße mich von Annas Anblick los und gebe ihr mit einem Blick zu verstehen, dass sie gehen kann. Eilig hastet sie davon. »Es ist absolut unfair«, sagt Anna leise und zeichnet mit dem Finger eine 8 auf den Tisch. »Was ist unfair? Wie du die Leute um dich herum außer Gefecht setzt. Frauen, mich.« »Setze ich dich etwa außer Gefecht?« »Das verblüfft mich.« »Ununterbrochen.« »Reine Optik, das ist alles, Anastasia.« »Nein, Christian, es ist mehr als das.« Sie sieht das genau falsch herum, also sage ich ihr noch einmal, dass im Grunde genommen sie mich ständig außer Gefecht setzt. Sie runzelt die Stirn. »Hast du deine Meinung deshalb geändert?« »Meine Meinung geändert?« »Ja, über uns.« »Habe ich tatsächlich meine Meinung geändert?« »Ich habe lediglich meine Grenzen etwas gelockert, das ist alles.« »Ich glaube nicht, dass ich generell meine Meinung geändert habe. Wir müssen nur unsere Parameter neu festlegen, unsere Kampflinien neu ziehen, wenn man so will.«